Wissenschaft im Brennpunkt. Wie bei der Spurensicherung, es werden Handschuhe getragen. Also vom ersten Schritt an wird sehr sauber gearbeitet. Das ist ein richtiger Döner. Erzähl mir nichts von Rind. 5 Kilo Hackfleisch, Drehspieß vom Kalb. Lebensmittelüberwachung in deutschen Landen. Und Geflügelfleisch wird hier auch untersucht. Von Volker Mrasek. Der 12. Februar 2013, ein Dienstag. Über das europäische Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel kommt eine amtliche Meldung aus Luxemburg. Diese Proben hier werden jetzt alle im Rahmen des Sonderprogramms Pferdeskandal gezogen. Das Nachbarland warnt vor Fertiglebensmitteln auf dem Markt, in denen Pferdefleisch steckt, obwohl sie nur Rind enthalten sollten. Moment, wo ist die Deklaration? 97% Rindfleisch. Das heißt, in der Probe durfte nur Rindfleisch drin sein, keine andere Tierart. Auf den Verpackungen ist das Pferdefleisch nicht angegeben, ein Fall von dreister Verbrauchertäuschung. Die staatlichen Untersuchungsämter kriegen alle Hände voll zu tun. Lasagneproben, die wir bekommen haben, oder irgendwelche frikadellenartige Erzeugnisse und ähnliches, die mussten hier alle durch. Labor 31, 34, pharmakologisch wirksame Stoffe. Keine 3 Wochen später der nächste Schock für Verbraucher und noch mehr Sonderschichten für die Untersuchungsämter. Das ist ein Aceton-Wasser-Gemisch. Damit holen wir das Aflatoxin aus der Probe raus. Nach den Ermittlungen der Behörden bezogen Dutzende Milchviehhöfe ein Mischfutter für ihre Kühe, in dem belasteter Mais steckte. Mais, der so viel von dem Schimmelpilzgift Aflatoxin enthielt, dass er nicht hätte vermarktet werden dürfen. Das ist jetzt das Chromatogramm eines Futtermittels, in diesem Fall eines Milchleistungsfutters und in diesem Fall tatsächlich auch Aflatoxin. Erst Pferdefleisch, dann Pilzgifte. Das Jahr 2013 ist noch jung und hat doch schon 2 Lebensmittelskandale hervorgebracht. Jedenfalls wurden sie in den Medien gleich so genannt und das in ganz Europa. Der verschimmelte Mais stammte aus Serbien. Das heimlich verarbeitete Pferdefleisch kam über Zwischenhändler in halb Europa aus Rumänien. Lebensmittelchemiker Gerhard Marx, stellvertretender Leiter des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Karlsruhe. Uns ist der Skandal überhaupt nicht recht, weil er natürlich die Bevölkerung verunsichert. Aber auf der anderen Seite zeigt natürlich der Skandal, wie berechtigt die amtliche Überwachung arbeiten muss. Die Untersuchung der staatlichen Überwachung sorgen dafür, dass wir ein hohes Niveau an Sicherheit im Bereich der Lebensmittel haben. Verbraucher allerdings sind verunsichert. Viele fragen sich nach den Meldungen der letzten Wochen, ob sie noch Lasagne oder Kuhmilch zu sich nehmen sollen. Und wie es sein kann, dass die belasteten bzw. verfälschten Produkte überhaupt in Umlauf kamen. Es ist ja nicht zum ersten Mal. Muss man schauen. Das ist eine Milch, die für die Käseherstellung verwendet wird. Das ist eine Rohmilch. Auf Wilma Hörtig prasseln derlei Fragen im Moment wieder einmal ein. Er leitet das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen in Baden-Württemberg. Wir seitens der Untersuchungsämter sind sehr, sehr bemüht, im Rahmen unserer Kapazitäten so viel wie möglich Proben abzudecken. Gleichwohl, die Erfahrung müssen wir leider machen, trifft man immer wieder auf Einzelfälle, die für uns sehr, sehr unangenehm sind. Die lassen sich einengen, aber vollständig vermeiden wird man das nie können. So flächendeckend und auf alle Parameter zeitnah und zeitgleich zu untersuchen, das vermag kein Untersuchungsamt. Ganz ähnlich das Bild in der Futtermittelüberwachung. Dafür zuständig sind die landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Versuchsanstalten. Zu ihnen gehört auch das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe. Dort leitet der Chemiker Armin Tränkle die Abteilung für Saatgut- und Futtermittelanalysen. Also, dass es zur Beanstandung kommt, wird man nie ganz vermeiden können. Aber wenn die Untersuchung entsprechend schlagkräftig ist, tut es schon seine Wirkung. Doch ist die Lebens- und Futtermittelüberwachung wirklich schlagkräftig genug? Und legen die Untersuchungsstellen ihre Gutachten auch schnell genug vor? All das sind wichtige Fragen. Denn solange keine amtlichen Messergebnisse vorliegen, können die Behörden kritische Lebens- oder Futtermittel auch nicht aus dem Verkehr ziehen. Das ist eine Mühle. Und was wir hier hören, ist eine Intervallvermahlung. Ein Labor zur Aufbereitung von Fleischproben im Chemischen Untersuchungsamt Sigmaringen. Die Molekularbiologin Gabriele Engler-Blum hantiert mit einer Packung Cevapcici. Der Verdacht, in dem Tiefkühlprodukt könnte Pferdefleisch stecken. Und zur Aufarbeitung der DNA gehen wir jetzt ins nächste Labor. Molekularbiologie PCR. Die Analyse des Erbmaterials ist heute das Standardverfahren, um verschiedene Fleischsorten zu unterscheiden. PCR heißt Polymerase-Kettenreaktion. Eine Zielsequenz der DNA wird vervielfältigt, die spezifisch ist, entweder für Schwein, für Pferd, für Rind, für Huhn, für Pute, genetischer Fingerabdruck. Wie beim Vaterschaftsnachweis, also was jetzt hier passiert, ist im Prinzip genau das Gleiche. Hier sind Pipetten und Pipettenspitzen und dann kann man hier loslegen. Nachdem die DNA in Einzelstränge getrennt worden ist, werden Primer angelagert. Das sind Startermoleküle, die die Polymerase-Kettenreaktion in Gang bringen. In der Probe, in der Pferdefleisch ist, finden die Primermoleküle entsprechend ihrer Struktur das Gegenstück auf der Pferde-DNA und lagern sich dort spezifisch an. Das ist ein kleiner Ofen. Er heizt 30 bis 40 Mal hoch und kühlt 30 bis 40 Mal runter. Und in jedem Zyklus erfolgt eine Verdopplung der DNA. Und nach 30 bis 40 Zyklen haben wir die Zielsequenz um 1 Milliarde vervielfacht. Wir brauchen so viele Zyklen, wenn wir Spuren nachweisen wollen. Die ganze Prozedur braucht natürlich ihre Zeit, wie Laborleiterin Engler-Blum erläutert. Man veranschlagt einen Tag für die DNA-Isolierung und einen Tag für die Analyse. Ein ELISA dauert dann auch noch mal einen Tag. ELISA ist eine alternative Bestimmungsmethode für Fleischsorten. Sie arbeitet mit Antikörpern, die tierartenspezifische Proteingarnituren erkennen. Damit kann ein positiver Pferdefleischbefund auf DNA-Ebene abgesichert werden. Und das sei in jedem Fall nötig, betont der Sigmaringer Amtschef Wilmar Hörtig. Alle unsere Daten müssen gerichtsverwertbar sein. Die müssen wir vor Gericht vertreten können. Und was für uns immer sehr wichtig ist, mit einer sehr hohen Präzision zu untersuchen. Das Sigmaringer Untersuchungsamt hat alle Pferdefleischanalysen für Baden-Württemberg durchgeführt. Die Lebensmittelchemikerin Inge Eversberg koordinierte das Schwerpunktprogramm. Wir untersuchen seit Anfang Februar verstärkt auf Pferdefleisch und haben seitdem ca. 400 Proben untersucht, wovon 20 Proben den Spurennachweis bei Pferdefleisch beinhalteten. Die meisten auffälligen Proben waren in Fertiggerichten wie Lasagne, Tortellini, dergleichen. Auch andere Ämter wurden fündig. Bereits Anfang März war in über 100 Lebensmitteln nicht deklariertes Pferdefleisch nachgewiesen worden, wie das Bundesernährungsministerium mitteilte. Die betroffenen Produkte verschwanden in der Folge vom Markt. Wobei ein solcher Fall von Verbrauchertäuschung, hätte es ihn früher gegeben, vielleicht bei Routineuntersuchungen in Deutschland ans Licht gekommen wäre. Wir haben stichprobenartig jedes Jahr immer wieder auf Herd untersucht und haben nie was gefunden. Auch das kann passieren. Ein Routineprogramm läuft aus, weil es nie Auffälligkeiten gab. Und just dann passiert solch eine Schweinerei mit Pferdefleisch. Also wir sind hier im Bereich pharmakologisch wirksamer Stoffe. Das heißt, wir untersuchen hier verschiedene Probenarten auf Tierarzneimittelrückstände. Auch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe wurde vom sogenannten Pferdefleischskandal auf Trab gehalten. Panagiotis Steliopoulos leitet dort das Labor für die Analyse von Arzneirückständen. Im Moment verfolgt der Lebensmittelchemiker die Probenvorbereitung im Wasserschüttelbad. Das sind Bolognese-Proben. Man sieht halt eben den braunen Matsch. Diese Soße wurde vorher entfernt. Wir haben also praktisch die Fleischstückchen separiert und diese Farbe entsteht durch die enzymatische Spaltung des Fleisches. In seinem Labor sucht Steliopoulos seit Wochen gezielt nach Phenylbutazon. In Großbritannien war der Arzneiwirkstoff in Hackfleischprodukten entdeckt worden, die Pferdeanteile enthielten. Damit wurde die Sache noch pikanter. Das ist ein entzündungshemmendes Medikament. Pferde aus den lebensmittelgewonnenen Werden, bei diesen Pferden darf dieser Stoff nicht angewendet werden. Phenylbutazon ist auch ein Humanarzneimittel. Es wird zum Beispiel bei Rheuma und Gicht verschrieben, wenn auch eher selten. denn der Stoff hat häufige und unangenehme Nebenwirkungen, etwa Blutungen und Geschwüre im Darm. Allerdings blieb es bisher bei den Funden von Phenylbutazon in den britischen Hackfleischprodukten. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Menge man da was gefunden hat in England, aber das sind Spuren. Das heißt also Millionstel Gramm. Wenn ich ein Medikament bei Menschen ansetze, dann setze ich das Ganze im Milligrammbereich an. Ja. Das heißt, ich müsste im Prinzip eine unfassbare Menge an Fleisch zu mir nehmen, bis ich überhaupt irgendeine Wirkung bei Menschen entfalten könnte. Ja. Die Fleischproben, die Laborchef Steliopoulos in Karlsruhe untersuchte, waren ohnehin alle frei von dem Arzneiwirkstoff. Wenn die Proben negativ sind, braucht man in der Regel etwa 2-2,5 Tage. Und wenn sie positiv ist, dann muss das Ganze auf jeden Fall nochmal wiederholt werden, um die exakte Menge zu bestimmen. Und dann kann man dann schon mit 4 Tagen rechnen. Letztendlich ist es rein technisch nicht schneller machbar. Der Ablauf hier? Das Lebensmittel wird zerkleinert, der Fleischanteil herausgeholt und die Arzneisubstanz mit einem Lösungsmittel daraus extrahiert. Dann folgt die eigentliche Messung in 2 Großgeräten, einem Massenspektrometer mit gekoppeltem Flüssigkeitschromatograph. Auch das ist inzwischen erprobte Praxis in staatlichen Arzneirückstandslaboren wie dem Karlsruher. Allerdings, Lasagne und Bolognese-Soße waren auch für Steliopoulos eine Herausforderung. Etwas ganz anderes als Fleisch am Stück, das er normalerweise auf den Labortisch bekommt, etwa aus Schlachthöfen. Das ist neu. Zunächst mal hat man ja Fleisch, was eben mit Gewürzen vermengt war oder vielleicht auch Hitze bearbeitet wurde. Das sind ja auch irgendwelche anderen Bestandteile, Salze etc. Das heißt, wir müssen dann schon relativ schnell gucken, dass wir unsere Methode an die Gegebenheiten anpassen. Ein Milchleistungsfutter, das ist für Milchkühe. Ein weiteres Labor in Karlsruhe, diesmal aber eines für die Analyse von Futtermitteln, im LTZ, dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg. Laborhilfskraft Elke Kindler hantiert mit Tüten, in denen sich ein braunes Pulver befindet. Vor ihr auf dem Tisch dreht sich ein Karussell mit Joghurtgläsern. Dafür könnte man das Teil jedenfalls halten. Die ganze Probe wird hereingeschüttet und dann wird es hier in diesen 8 Gläsern verteilt. Immer die gleiche Menge. Dann werden sie vermischt, dass sie homogen gemacht werden. Und danach werden sie gemahlen an der Mühle. Machen wir die zermahlt alle grobkörnige Materialien. Also die kriegt alles klein. Aufwand wird schon auch getrieben im Bereich Futtermittel. Es ist ja so, genau wie im Lebensmittelbereich, dass ein mehrjähriger Kontrollplan auch erstellt werden muss, in dem dann festgelegt wird, wie und in welchem Umfang Untersuchungen stattfinden. Anja Töpper ist Agrarbiologin. Im LTZ Augustenberg leitet sie das Referat für Futtermitteluntersuchungen und Mikrobiologie. Der Fokus ist natürlich schon auf lebensmittelliefernden Tieren und darauf, dass eben die Futtermittel dazu beitragen können, Lebensmittel zu kontaminieren, wenn dort verbotene oder unerwünschte Stoffe enthalten sind. Also sprich Schädlingsbekämpfungsmittel, die man nicht enthalten haben möchte, Schwermetalle, die nicht drin sein sollen, aber natürlich auch Mykotoxine, also Pilzgifte, die man im Futtermittel nicht drin haben möchte. So war es aber bei dem Mais aus Serbien, der zu Mischfutter verarbeitet wurde, das dann an Dutzende Milch- und Mastbetriebe in Deutschland ging. Er enthielt Pilzgifte aus der Gruppe der Aflatoxine, und zwar in Konzentrationen, die über dem gesetzlichen Höchstwert lagen. Aflatoxin ist das einzige Schimmelpilzgift, für das es laut Anja Töpper überhaupt einen Grenzwert in Futtermitteln gibt. Weil man eben weiß, dass Aflatoxin relativ schnell in die Milch übergeht, und man da eben das Lebensmittel im Fokus hat. Und prinzipiell ist Aflatoxin krebserregend, also sollte man ja schon schauen, dass es eben nicht in die menschliche Ernährung gelangt. Die Sache mit dem serbischen Mais schien also zunächst eine ganz andere Brisanz zu haben als der Pfusch mit dem Pferdefleisch. Hier ging es nicht mehr nur um Verbrauchertäuschung, sondern um besonders gesundheitsschädliche Stoffe in einem Grundnahrungsmittel wie Kuhmilch. Aflatoxine gehören zu den giftigsten Stoffen, die man in Lebensmitteln finden kann. Die Lebensmittelchemikerin Ulrike Kocher. Beim Verbraucher ist es nicht so bekannt, dass die Mykotoxine doch eine starke chronische Toxizität aufweisen und die ist doch wirklich deutlich höher als jetzt beispielsweise, was jeder kennt, bei den Pestiziden. Allerdings gab es für Konsumenten gar keinen Grund zur Panik. Trotz erhöhter Aflatoxingehalte in einigen Mischfuttermitteln, trotz zeitweiliger Betriebssperrungen, in Trinkmilch wurde das Pilzgift am Ende nie in Mengen über dem gesetzlichen Grenzwert gefunden. Gerade weil Aflatoxin so gesundheitsschädlich ist, wird es schon seit Jahren regelmäßig kontrolliert. Zum einen in Futtermitteln, wie etwa am LTZ bei Anja Töpper. Es ist jetzt nicht so, dass wir häufig positive Proben finden. An eine Probe, die den Höchstgehalt überschritten hat, kann ich mich gar nicht erinnern und ich bin jetzt 10 Jahre hier. Auch bei der Überwachung von Milchprodukten werden regelmäßig Stichproben genommen, etwa am Chemischen Untersuchungsamt Sigmaringen. Nur in wenigen Einzelfällen kam es dabei bisher zu positiven Befunden im Labor von Ulrike Kocher. Das deutet schon darauf hin, dass die Milch hinsichtlich Aflatoxin kein Problem darstellt. Es gibt aber andere Lebensmittel, die mit Schimmelpilzgiften belastet sein können und es auch immer wieder sind. Problematischer sind auf jeden Fall Nüsse, Erdnüsse, Pistazien, dann Trockenfrüchte wie Feigen oder Rosinen, dann aber auch auf jeden Fall Getreide, wo zwar dann das Aflatoxin keine so große Rolle spielt. Aber andere Vertreter aus der großen Gruppe der Schimmelpilzgifte. Dazu zählen sogenannte Fusarientoxine. Sie stecken auch in Getreide, das bei uns angebaut wird, wenn das Wetter zur Blütezeit feuchtwarm ist, so wie im vergangenen Jahr in Teilen Süddeutschlands. Die Lebensmittelüberwachung ist hier besonders wachsam. Ulrike Kocher und ihre Kollegen intensivieren dann ihre Untersuchungen. Also es gibt eine risikoorientierte Probenplanung und da werden doch alle Herstellungsbetriebe, auch Mühlen, mit einer relativ großen Frequenz beprobt. Es gibt aber schon auch Fälle, wo man wirklich zusätzlich noch, wenn man sieht, dass es ein Problem gibt, zusätzliche Sonderprogramme fährt, um entsprechende Untersuchungen durchzuführen. Der Zeitaufwand für die Laboranalysen ist dabei vergleichbar mit dem bei der Identifizierung von Pferdefleisch in Fertiggerichten. Amtschef Wilmar Hörtig veranschlagt 3 Tage. Schneller gehe es nicht. Man müsse auch sehen, dass wir bei den Aflatoxinen in dem untersten Nanogrammbereich arbeiten. Tiefer als in der Rückstandsanalytik bei den Pflanzenschutzmitteln. Faktor 1000. Und das bedarf natürlich nochmals erhöhter Aufwand, um in diesem Spurenbereich auch wirklich absolut gerichtsverwertbare Analysenergebnisse zu erzielen. Das ist die Bilanz der Untersuchungsämter nach 2-monatigem Sondereinsatz. Anfang April waren bundesweit knapp 2500 Lebensmittel auf unzulässige Pferdefleischzusätze untersucht worden. In 184 Fällen wurden die Chemiker fündig. Eine Beanstandungsquote von 7,5%. Das alles sind Zahlen aus dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Wie viel Pferdefleisch illegal verarbeitet wurde, kann die Fachbehörde nicht sagen. Aber dass es um beträchtliche Mengen geht, zeigt auch die jüngste Entwicklung in den Niederlanden. Dort wurden 50.000 Tonnen Fleisch sichergestellt. Der betreffende Schlachthof belieferte auch deutsche Lebensmittelbetriebe und soll seine Erzeugnisse schon länger verfälscht haben. Für den Verbraucher bestand allerdings nie eine Gesundheitsgefahr, auch nicht im Fall der Aflatoxine im Futter für Milchkühe. Erhöhte Gehalte der Pilzgifte in Trinkmilch wurden nie gefunden. Die vermeintlichen neuen Lebensmittelskandale sind also glimpflich verlaufen. Sie zeigen aber auch, es gibt immer wieder Betrüger, auf die wirkt die staatliche Überwachung nicht abschreckend genug. Oh, jetzt läuft er wieder, der Roboter für die Probenvorbereitung. Jetzt saugt er praktisch wieder Milch an. 400.000 Lebensmittel und Bedarfsgegenstände analysieren die deutschen Untersuchungsämter jährlich. Es gibt ein Gesetz, wonach 5 Proben pro Jahr auf 1.000 Einwohner der Bevölkerung untersucht werden. Viel sei das nicht, sagt Lebensmittelchemikerin Inge Eversberg. Das ist ja, wenn man das so sieht, auf die gesamte Produktpalette ja wirklich nur stichprobenartig. Selbst wenn man die Zahl der Analysen theoretisch verdoppelte, es blieben weiterhin nur Stichproben. Und für die Untersuchungsämter ist schon das heutige Pensum nicht leicht zu schaffen. Immerhin, die Zahl der untersuchten Stoffe konnten Gerhard Marx und seine Fachkollegen erhöhen. Wir haben natürlich Fortschritte im Bereich der Geräte, im Bereich der Methoden. Wir suchen nicht mehr einzelne Stoffe mit einer Methode, sondern wir fahren inzwischen sogenannte Multimethoden, wo wir mehrere Stoffe in einem chromatographischen Lauf mit einer Extraktion erfassen können. Und da sind erhebliche Fortschritte gelaufen. Wenn Sie mir die gleiche Frage vor 10 Jahren gestellt hätten, hätte ich Ihnen nicht gesagt, wir können innerhalb von 2 Tagen den einen oder anderen Stoff nachweisen, sondern dann hätte ich gesagt, dann sprechen wir uns in 2 Wochen wieder. Physiker der Technischen Universität Berlin glauben, dass es noch schneller gehen kann. Sie haben jüngst eine Laserpistole entwickelt, die, richtet man sie auf ein Lebensmittel, binnen Sekunden die Fleischsorte verrät. Zum Beispiel auch Spuren von Pferd, wie die Entwickler versprechen. Nicht nur Sie können sich solche Laserpistolen gut in den Händen von Lebensmittelinspekteuren vorstellen, sondern auch der Sigmaringer Amtschef Wilmar Hörtig. Solche Methoden wären natürlich sehr sinnvoll, insbesondere für die Lebensmittelkontrollstellen vor Ort. Man könnte dann bei positiven Befunden gezielt mittels PCR-Analytik diese Befunde stützen. So könnte man schon vor Ort in einem Betrieb oder im Handel verdächtige Lebensmittel aufspüren. Allerdings gibt es bisher nur Prototypen von der Laserpistole und auch sie könnte nicht die zeitaufwendigen absichernden Analysen später im Labor ersetzen. Hier sind wir im Erdgeschoss, direkt vor unserem gentechnischen Arbeitsbereich, wo wir die Schimmelpilzkulturen untersuchen. Jetzt gehen wir mal rein. Die Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel in Karlsruhe. Der Mikrobiologe Markus Schmidt-Heidt betritt ein Labor im Erdgeschoss des Max-Rubner-Instituts. So heißt die Forschungsanstalt inzwischen offiziell. Das sind die Kulturen, die wir aus den Lebensmitteln isolieren konnten. Das sind verschiedene Stämme von Schimmelpilzen. In einer Petrischale auf einem speziellen Nährmedium. Könnte man das Übel nicht vielleicht an der Wurzel packen und Schimmelpilze daran hindern, dass sie Giftstoffe fabrizieren? Das Beste wäre natürlich, wenn wir die giftigen Mykotoxine überhaupt nicht in unseren Lebensmitteln hätten. Wissenschaftler verfolgen solche Ideen, auch am Max-Rubner-Institut. Und hier stehen jetzt auch Schimmelpilzkulturen gerade drin, unter den verschiedenen Beleuchtungen. Markus Schmidt-Heidt steht jetzt vor einer Lichtinkubationsbox, wie er sie nennt. Der Mikrobiologe hat herausgefunden, dass sich Schimmelpilze der Gattung Penicillium bei starker Beleuchtung hemmen lassen. Und zwar am wirkungsvollsten durch blaues Licht im Wellenlängenbereich um 450 Nanometer. Mit schwachem Blaulicht kann man die Pilze in der Toxinbildung hemmen, mit starkem Blaulicht kann man sie am Wachstum hemmen und mit sehr starkem Blaulicht kann man sie eben abtöten. Es war zunächst eine Zufallsentdeckung. Der Forscher arbeitete mit Schimmelpilzen sowohl in hellen wie auch in dunkleren Räumen und erkannte, dass die Kulturen bei der stärkeren Beleuchtung nicht so gut wuchsen. Solch ein Schimmelpilz besitzt Photorezeptoren, die auf Lichtsignale reagieren. Also der kann hell und dunkel wahrnehmen und man könnte vermuten, dass er Helligkeit mit Trockenheit assoziiert. Da Pilze eine sehr hohe Feuchtigkeit brauchen, um zu wachsen und auszukeimen, würde es Sinn machen, dass er praktisch im Dunkeln besonders gut wächst, weil er dann das assoziiert mit Feuchtigkeit und im Hellen eher in eine langsame Wachstumsphase eintritt. In der Schimmelpilz dann auch weniger oder gar keine Giftstoffe mehr absondert. Bei den Versuchen in der Lichtbox ergab sich dann, dass es vor allem der blaue Strahlungsanteil ist, der Penicillien hemmt. Diese Pilze produzieren zum Beispiel Patulin, das auf Äpfeln vorkommt, oder Ochratoxin, mit dem Kaffee kontaminiert sein kann. Die Versuche am Max-Rubner-Institut sind zwar noch nicht über den Labormaßstab hinaus, doch der Karlsruher Forscher kann sich bereits vorstellen, wie man sich die Lichtsensibilität der Schimmelpilze zunutze machen könnte. Der Gedanke dahinter ist, blaue LEDs zum Beispiel in den Kühlschrank einzubauen, in ein Frischefach oder in einen Brotkasten, um so vielleicht die Schimmelkontamination zu vermindern oder vielleicht auch zu verhindern. Es gäbe bereits interessierte Kühlschrankproduzenten, sagt Schmidt-Heidt. Grundsätzlich denkbar ist, pilzhemmendes LED-Licht auch in Getreidemühlen oder bei Apfelsaftherstellern einzusetzen, in einem der jeweiligen Prozessschritte. Allerdings bräuchte man dann viel leuchtstärkere Dioden, als es sie heute gibt. Was war's? Das waren die Platten, wo die Pilze draufgewachsen sind. Die sind jetzt groß genug, damit ich sie mitnehmen kann. Wir lernen aus jeder Krise. Das ist die Erfahrung und Überzeugung von Gerhard Marx im Chemischen Untersuchungsamt Karlsruhe. Doch was genau lehren uns Futtermais- und Pferdefleischkrise? Dass die Lebensmittelkontrolle stärker vorausschauend arbeiten müsste, das verlangt jedenfalls Martin Müller. Der Fleischtechnologe ist Vorsitzender des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure in Deutschland. Dass wir in der vorsorgenden Kontrolle, in der Prävention, dass wir da stärker werden, dass wir aufzeigen können, dieses Lebensmittel ist nicht auf den Markt gekommen, weil nicht, es ist auf den Markt gekommen und es haben schon so viel davon gegessen. Dafür müssten die Überwachungsbehörden etwas betreiben, was Müller Trend Scouting nennt. Sie sollen praktisch wittern, wo ein möglicher Betrug lauert. Hinweise darauf habe es auch in Sachen Pferdefleisch und Futtermais gegeben. Wir hatten Futtermittelprobleme, sprich, sie wurden immer teurer. Futtermittel werden für Biogasanlagen gebraucht, Futtermittel werden für Bioethanol verbraucht und wir hatten im letzten Jahr in den USA eine Dürre. All das habe das Angebot verknappt und verteuert und so die Gefahr erhöht, dass nun auch Mais aus dubiosen Quellen seinen Weg in Futtermittel findet. Und dann konnte man sich eigentlich ausrechnen, wenn Pferdefleisch bis zu 80% billiger ist als Rindfleisch, dann hätte man hier früher schauen müssen. Doch um solche Marktrecherchen betreiben zu können, müsste die Überwachung personell aufgestockt werden. Und nicht nur deshalb, wie Martin Müller sagt. Zurzeit gäbe es etwas mehr als 2400 Lebensmittelkontrolleure im kommunalen oder Landesdienst. Das seien zu wenige. Seit circa 10 Jahren fordern wir, dass wir mehr Lebensmittelkontrolleurinnen und Kontrolleure bekommen. Wir stagnieren auf niederem Niveau. Es ist kein Lobbyistengeschwätz, dass ich mehr fordere. Wenn ich einen Betrieb 5-mal im Jahr kontrollieren müsste und das 1-mal im Jahr schaffe, dann ist was faul im System. Dann muss an dieser Stelle Manpower her, da muss operative Power her, dass wir wirklich auf Augenhöhe mit der Lebensmittelwirtschaft arbeiten können. Von Politikern wird immer wieder das genaue Gegenteil gefordert. Die staatliche Überwachung und Untersuchung von Lebensmitteln solle zurückgefahren werden, um öffentliche Mittel für Personal und teure Spezialgeräte in den Behörden einzusparen. Das sei auf keinen Fall im Sinne des Verbraucherschutzes, warnt der Sigmaringer Amtsleiter Wilmar Hörtig. Wir könnten diesen hohen Lebensmittelsicherheitsstandard in dieser Form nicht mehr aufrechterhalten. Wir wären auch nicht mehr in der Lage, innovativ immer wieder neue Entwicklungen in den Häusern zu etablieren. Martin Müller, der Verbandschef der Lebensmittelkontrolleure, kann sich solche Kürzungen aber im Moment auch nicht vorstellen. Erst recht nicht nach den jüngsten Vorfällen. Ich weiß aus der Lebensmittelwirtschaft selber, sie setzen auf die staatliche Kontrolle und blasen wie wir in das Horn. Es muss dafür gesorgt werden, dass intensiver kontrolliert wird, dass die schwarzen Schafe auch von den weißen getrennt werden können. Erzähl mir nichts von Rind. Lebensmittelüberwachung in deutschen Landen. Von Volker Mrasek. Es sprach Volker Niederfahrenhorst. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.